Tonspuren. Das Literaturfeature. Der Kommandant nahm alsbald ein besonderes Interesse an mir. Dies fiel mir zunächst gar nicht auf, aber meine Mitgefangenen lenkten meine Aufmerksamkeit bald darauf. Er ließ mich jedes Mal rufen, wenn er ins Lager kam, oder er kam selbst zu meinem Arbeitsplatz. Er sprach von Geschäften, aber er lachte dabei auf eine eigenartige Weise. Ich antwortete in der gleichen Art, denn ich muss gestehen, dass ich ihn als Mann gern hatte. Die Geliebte des Kommandanten. Eleonore Hodis und Rudolf Höss. Feature von Stefan Weber. Ich selbst habe nie einen Häftling misshandelt oder gar getötet. Niemals war ich grausam. Ich habe auch nie Misshandlungen von Seiten meiner Untergebenen geduldet. Wenn ich jetzt hören muss, welch ungeheuerliche Quälereien in Auschwitz vorgekommen sind, so überläuft es mich kalt. Gegen die Bösartigkeit, Schlechtigkeit und Grausamkeit der Einzelnen kann man nicht aufkommen. Eleonore Hodis, geboren am 3. August 1903 in Wien, wird 1930 in der westfälischen Stadt Hamm aufgrund versuchten Hochverrats zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Strafverbüßung wegen Abbrennens von NSDAP-Abzeichen wieder verhaftet und ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gebracht und von dort 1942 als politischer Häftling nach Auschwitz überstellt. Über ihr Leben vor der ersten Verhaftung ist nichts überliefert. Ich traf Höss schon, als ich in Auschwitz ankam. Er pflegte die Neuankömmlinge danach zu fragen, was ihr Beruf sei, falls sie Schreibmaschine schreiben konnten. Ich gab den Beruf einer Apothekergehilfin an. Dr. van Brodemann wollte mich für das Hospital haben. Einige Tage darauf wurde ich zum Kommandanten befohlen, weil eine Kunststickerin gesucht wurde. Rudolf Höss beginnt seine SS-Laufbahn als Rekrut im Konzentrationslager Dachau, wird Adjutant im KZ Sachsenhausen. Am Höhepunkt seiner Karriere übernimmt er 1941 als Kommandant von Auschwitz die Gesamtverantwortung für die geplanten Massenmorde als geheime Reichssache. Wohl war dieser Befehl etwas Ungewöhnliches, etwas Ungeheuerliches. Doch die Begründung des Reichsführers SS Himmler ließ mir diesen Vernichtungsvorgang richtig erscheinen. Gelingt es uns jetzt nicht, die biologischen Grundlagen des Judentums zu zerstören, so werden einst die Juden das deutsche Volk vernichten. Ich möchte betonen, ich selbst habe nie einen Juden gehasst. Sie waren für mich gleich den anderen Häftlingen und ebenso zu behandeln. Im Übrigen ist mir der Begriff Hass nicht eigen. Aber ich weiß, was Hass ist und wie er aussieht. Ich wurde im Kommandantenhause von Frau Höss empfangen, die mir in der Halle einen Teppich zeigte und mich fragte, ob ich diesen ausbessern könne. Ich übernahm die Arbeit und arbeitete an ihr 2 Tage lang. Während dieser Zeit sah ich den Kommandanten ein- und ausgehen. Er fragte mich, ob ich die Hodis sei, und stellte weiter keine Fragen an mich. Ich fertigte dann 2 Gobelins an. Ein Gobelinkissen in Seide und Bettvorleger und Decken. Die Villa der Familie Höss befindet sich in unmittelbarer Nähe des Stammlagers Auschwitz I und dem sogenannten Alten Krematorium, in dem ab 1942 die ersten großen Vergasungen und Verbrennungen durchgeführt werden. Die 5 Kinder spielen im Garten mit Spielzeug, das von Lagerinsassen hergestellt wird. Hedwig Höss liebt ihren mit Menschenasche gedüngten Blumen- und Obstgarten, beschäftigt daneben mehrere Häftlinge in Küche und Haushalt und nennt ihre Residenz das Paradies, in dem ich leben und sterben will. Ja, meine Familie hatte es in Auschwitz gut. Jeder Wunsch, den meine Frau, den meine Kinder hatten, wurde erfüllt. Jeden Sonntag musste ich mit allen über die Felder fahren, durch die Ställe gehen. Unseren beiden Pferden und dem Fohlen galt die besondere Liebe. Die Häftlinge taten alles, um meiner Frau, um den Kindern etwas Liebes zu tun, um ihnen eine Aufmerksamkeit zu erweisen. Und meine Frau hätte am liebsten jedem Häftling, der irgendetwas bei uns zu tun hatte, etwas geschenkt. Es wird wohl auch kein ehemaliger Häftling sagen können, dass er je in unserem Haus irgendwie schlecht behandelt worden sei. Über Nacht war ich im Lager. Solange ich in dem Kommandantenhause arbeitete, wurde ich dort verpflegt. Ich aß allein in einem Zimmer und bekam dasselbe Essen wie der Kommandant selbst. Die Verpflegung bestand aus Suppe, Vorspeise, Fleisch, Gemüse, Backwerk oder Keks, Fruchtsalat und Kaffee. Sie war außerordentlich gut und mit dem Essen eines großen Hotels in Friedenszeiten vergleichbar. Die beiden Schneiderinnen, welche bei Höss arbeiteten, bekamen das gleiche Essen. Wo der Kommandant oder seine Gattin diese erstaunlichen Mengen Kleiderstoff herhaben, weiß ich nicht. Das modern eingerichtete Nähstudio der Hedwig Höss befindet sich im Dachgeschoss der Villa. Die gesamte Kleidung für die Familie wird da entworfen und fertiggestellt. Das weckt bei einigen Freundinnen und Bekannten Neid und Eifersucht. Um Konflikte zu vermeiden, lässt Hedwig Höss ein zusätzliches Nähatelier im Lager errichten, wo bis zu 20 Häftlinge Kleidung nach Maß herstellen. Die Gattinnen der SS-Offiziere sind entzückt. Hedwig Höss auch. An die Verwaltung des Konzentrationslagers Auschwitz. Antrag auf Erstellung. Eine Kinderschlafanzugjacke. 4 Kinderröcke. Eine Kostümjacke umarbeiten. Einen Mantel fertigstellen. Anfertigen aus altem Material. Gezeichnet Hedwig Höss. Zu welcher Zeit nun die Judenvernichtung begann, vermag ich nicht mehr anzugeben. Vielleicht im Januar 1942. Es handelte sich zuerst um Juden aus Ostoberschlesien. Diese Juden wurden mit der Bahn auf ein Abstellgleis gebracht und dort ausgeladen. Soviel ich mich erinnere, waren diese Transporte nie größer als 1000 Menschen. An der Bahnrampe wurden die Juden von einer Bereitschaft des Lagers von der Stapo übernommen und zu der Vernichtungsanlage gebracht. Das Gepäck blieb an der Rampe und wurde dann nach der Sortierstelle Kanada genannt, gebracht. Liebe Luise, es ist schade, dass du nicht mit uns kommen konntest. Schilling war großartig. Er saß neben Brigitte. Sie trug den schönsten Pelzmantel, den ich je gesehen habe. Und das Halsband, das sie trug, hätte das einer Kaiserin sein können. Sie sagte mir, dass auch sie regelmäßig in Kanada einkaufen geht und dass Rudi davon weiß. Schade, dass Rudi nicht mit uns sein konnte. Er musste heute Morgen einen neuen Transport abfertigen. Ein weiterer ist auf dem Weg. Ich weiß nicht, wie viele sie ihm noch schicken werden. Es ist eine gute Arbeit, aber er arbeitet bis auf die Knochen. Deine Hedwig. In dem ersten Raum, den ich bewohnte, befanden sich 3 andere Frauen. Als der Kommandant dies feststellte, befahl er SS-Hauptsturmführer Aumeier, für mich ein besonderes Zimmer auf Block 4 einzurichten. Ich konnte dieses mit eigenen Möbeln und Teppichen ausstatten. An Sonnabenden erhielt ich Urlaub auf Ehrenwort, durfte mich frei in der Stadt Auschwitz bewegen und über Nacht fortbleiben. Der Kommandant sah mich des Öfteren rauchen, was Häftlinge nicht durften, aber niemals sagte er darüber etwas. Wenn ich die Zigarette versteckte, sagte er, ich solle mir wegen des Rauchens keine Sorgen machen. Ich bekam auch eine Köchin und ein Mädchen für meine persönlichen Angelegenheiten. An meinem Geburtstage, der 10. August, wurde für mich im Hause des Kommandanten eine Feier veranstaltet. Die anderen Häftlinge glaubten zunächst, ich sei mit dem Kommandanten verwandt, und man fragte mich darüber. Kommandanturbefehl Nummer 1041, Auschwitz, 28. Mai, Ehebruch. Wird einem Angehörigen der SS und Polizei Ehebruch zur Last gelegt, so behält sich der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, die Entscheidung, wie zu verfahren ist, selbst vor. Derartige Vorfälle sind dem Hauptamt SS Gericht mit ausführlicher Stellungnahme vorzulegen. Der Reichsführer SS wünscht, dass den Vorgängen die Lichtbilder aller Beteiligten, insbesondere auch den etwaigen Kindern, beigelegt werden. Gezeichnet Höss. Der Kommandant brachte seine besonderen Gefühle für mich das erste Mal im Mai 1942 während der Abwesenheit seiner Frau zum Ausdruck, als ich in seinem Hause beim Radio saß. Ohne etwas zu sagen, kam er auf mich zu und gab mir einen Kuss. Ich war überrascht und erschrocken, entschlüpfte ihm und schloss mich auf der Toilette ein. Es waren zu viele Hindernisse zwischen mir und ihm, mit Rücksicht auf seine Stellung und die Tatsache, dass er verheiratet war. Von nun an ging ich nicht mehr in das Kommandantenhaus. Ich verbreitete über mich, dass ich krank sei und versuchte, mich vor ihm zu verbergen, wenn er nach mir fragte. Obwohl es ihm bei diesen Gelegenheiten gelang, mich zu finden, sprach er nicht über den Kuss. Dann schickte er den SS-Hauptsturmführer Müller zu mir, der mir sagte, dass ich am Sonntag frei sei, dass ich baden, meine Haare frisieren lassen und meine besten Sachen anziehen könne. Seine Frau würde mich an Sonntagen rufen lassen. Aber dann sagte mir Frau Höss, dass ich nicht mehr zu kommen brauche. 14 Tage darauf kam ich in die Strafkompanie. Der Kuss in der Kommandantenvilla ist beobachtet worden. Als Hedwig Höss erfährt, dass ihr Mann offensichtlich eine Beziehung mit einer Inhaftierten pflegen will, bricht für die Herrschsüchtige eine Welt zusammen. Sie telefoniert mit Reichsführer SS Heinrich Himmler. Mit ihm ist sie befreundet seit der Zeit, als er noch einen Hühnerhof bei München bewirtschaftete und man zusammen mit dem frisch angetrauten Ehemann Rudolf im Völkisch-Nationalen Bund der Athamanen lebte. Augenscheinlich will sie Eleonore Hodis liquidieren lassen. Himmler wird wachsam sein. Kurze Zeit später, am 6. Oktober 1942, verletzt sich Rudolf Höss bei einem Reitunfall schwer und wird ins Lazarett Bielitz eingeliefert. Man sagte mir, dass ich eine Indiskretion im Hause des Kommandanten begangen hätte. Daraufhin schrieb ich an den Kommandanten, seine Gattin und an seine Köchin einen Brief. In diesem Brief erklärte ich die Tatsachen und bat darum, nichts auf Gerüchte zu geben und mir zu helfen. Als Antwort wurde ich am nächsten Tag um 1.30 Uhr in den Kommandanturarrest eingeliefert. Das war am 16. Oktober 1942. Ich wurde durch die Aufseherin Hasse dorthin gebracht. Als sie an der Wache vorbeikam, sagte sie zu dieser: »Die kommt nicht zurück.« Niemand konnte oder wollte mir die Gründe für meine Arrestierung nennen. Sie sagten mir, mein Fall werde direkt vom Kommandanten bearbeitet. Die Sache ginge in Ordnung. Dabei lachten sie. Die Juden mussten sich bei dem Bunker ausziehen. Es wurde ihnen gesagt, dass sie zur Entlausung in die auch so bezeichneten Räume gehen müssten. Alle Räume wurden gleichzeitig gefüllt, die gasdicht gemachten Türen zugeschraubt und der Inhalt der Gasbüchsen durch besondere Lücken in die Räume geschüttet. Nach Verlauf einer halben Stunde wurden die Türen wieder geöffnet, die Toten herausgezogen und auf kleinen Feldbahnwagen zu den Gruben gefahren. Die Kleidungsstücke wurden mit Lastwagen zur Sortierstelle gebracht. Antrag auf Erstellung. 2 Schlafanzüge anfertigen aus altem Material. Gezeichnet Hedwig Höss. Nach meiner Erinnerung erschien am 16. Dezember 1942 gegen 11 Uhr abends, als ich schon schlief, der Kommandant bei mir. Ich hatte ihn nicht die Zellentüre öffnen hören und war sehr erschrocken. Es war dunkel in der Zelle. Dann hörte ich Psst. Eine Taschenlampe leuchtete auf und zeigte mir das Gesicht des Kommandanten. Ich sagte: »Herr Kommandant«. Dann waren wir für eine lange Zeit ruhig. »Was ist passiert?« »Sie kommen raus. Jetzt gleich?« »Psst. Seien Sie sehr leise. Wir werden darüber sprechen.« Dabei setzte er sich ans Ende meines Bettes. Ich erinnerte ihn daran, dass ich ihm geschrieben hätte, und fragte ihn, weshalb er mir nicht geantwortet habe und weshalb ich arrestiert worden sei. Er gab mir darauf keine Antwort, sagte aber, dass er alles getan habe, um meine Haft zu erleichtern. Dann bewegte er sich vom Bettende langsam auf mich zu und versuchte, mich zu küssen. Ich wehrte mich dagegen und machte dabei etwas Lärm. Darauf warnte er mich, ruhig zu sein. Niemand wisse, dass er sich im Kommandanturarrest befinde. Ich ging oft des Nachts durch die Pferdeställe und fand dort bei meinen Lieblingen Beruhigung. Es kam oft vor, dass ich zu Hause plötzlich bei irgendwelchen Vorgängen bei der Vernichtung war. Ich musste dann raus. Ich konnte es nicht mehr im traulichen Kreis meiner Familie aushalten. Ich setzte mich dann aufs Pferd und tobte so die schaurigen Bilder weg. Ich fragte ihn, wie er hereingekommen sei und ob er von niemandem gesehen worden sei. Ich war sehr erbittert und erzählte ihm, dass meine Haftentlassung auf den 16. Oktober festgelegt worden sei. Er sagte mir, dass meine Entlassung gebilligt worden sei, aber dass er sich zunächst die Akten ansehen wolle, da er krank gewesen, eben in das Lager zurückgekommen und direkt zu mir gekommen sei. Ich fragte ihn daraufhin, warum er des Nachts käme, und sagte ihm, dass er mich am Tage auf der Kommandantur sehen könne. Ich konnte den Gedanken an eine Exekution nicht loswerden. Höss beruhigte mich, ich stünde unter seinem Schutz. Er fragte mich dann, warum ich so zurückhaltend sei. Ich erwiderte ihm, dass er für mich als Kommandant eine Respektsperson sei und dass er ja außerdem verheiratet sei. Er sagte hierauf, dass ich mich nicht ängstigen solle, denn er wisse, was er tue. Dann fragte er mich, ob ich seine Freundin werden wolle. Die beiden großen Krematorien 1 und 2 wurden im Winter 1942-43 gebaut. Sie hatten je 5 Dreikammeröfen und konnten innerhalb 24 Stunden je ca. 2000 Leichen verbrennen. Die Verbrennungskapazität zu steigern war feuerungstechnisch nicht möglich. Die beiden Krematorien hatten unterirdisch gelegene Auskleide- und Vergasungsräume, die be- und entlüftet werden konnten. Die Leichen wurden durch einen Aufzug zu den oben befindlichen Öfen gebracht. Die Vergasungsräume fassten je 3000 Menschen. Diese Zahlen wurden aber nie erreicht, da die einzelnen Transporte ja nie so stark waren. Zwei Nächte später, wiederum einige Minuten nach 11 Uhr, kam er erneut. Er fragte, ob ich es mir überlegt hätte. Ich sagte, nein, ich will das nicht, ich habe nur den Wunsch, entlassen zu werden. Er erwiderte, dass er Vorbereitungen getroffen habe. Er habe einen schönen Raum in einem schönen Hause eingerichtet. Auf meine Frage, wann ich entlassen würde, bemerkte er, dass das schon in Ordnung ginge. Danach wurde er wieder zudringlich. Ich wehrte mich und veranlasste ihn, zurückhaltend zu sein. Darauf ging er schlecht gelaunt davon. Meine Frau konnte sich meine trüben Stimmungen nie erklären, schob sie auf dienstlichen Ärger. Wenn ich so nachts draußen bei den Transporten, bei den Gaskammern, an den Feuern stand, musste ich oft an meine Frau und die Kinder denken. Wenn man die Frauen mit ihren Kindern in die Gaskammern gehen sah, so dachte man unwillkürlich an die eigene Familie. Ich war in Auschwitz seit Beginn der Massenvernichtung nicht mehr glücklich. Ich wurde unzufrieden mit mir selbst. Einige Tage darauf kam er wieder während der Nacht. Er fragte mich, ob er wieder fortgehen solle. Ich sagte nein. Dann fragte er mich, ob ich ihm etwas zu sagen hätte. Ich erwiderte, dass er das wissen müsste. Er kam dann zu mir ins Bett und wir verkehrten geschlechtlich miteinander. Rundschreiben. Alarmvorschrift des Konzentrationslagers Auschwitz. Die Lagerfeuerwehr ist aufgestellt und einsatzbereit. Sie ist aus Häftlingen zusammengestellt. Damit sie im Falle eines Brandes sofort zur Stelle ist, sind folgende Punkte zu beachten. Bei Bemerken eines Brandes ist umgehend die Telefonvermittlungsstelle zu verständigen. Dieselbe gibt den Alarm sofort an folgende Dienststellen weiter. Erstens dem Blockführer vom Dienst, zweitens der Hauptwache, drittens dem Lagerkommandanten oder dessen Vertreter. Einige Tage darauf kam er erneut. Diesmal zog er sich ganz aus. Um Mitternacht war plötzlich Alarm. Ich glaube, es war im Lager ein Feuer ausgebrochen. Draußen im Gang war das Licht ausgeschaltet. Man konnte die Schritte von Gering hören. Höss verbarg sich nackt in der Ecke hinter der Tür und ich versteckte seine Uniform im Bett. In diesem Augenblick ging das Licht für eine kurze Zeit an. Gering sah durch das Zellentürloch und schaltete das Licht sogleich aus. Als es wieder ruhig geworden war, zog Höss sich an und ging hinaus. Kam jedoch bald zurück und sagte, dass da draußen zu viel Unruhe sei. Er blieb dann bis nach 1 Uhr bei mir. Er zog sich nicht wieder aus. Die beiden kleineren Krematorien 3 und 4 sollten nach der Berechnung durch die Firma Topf Erfurt je 1500 innerhalb 24 Stunden verbrennen können. Es stellte sich aber bald heraus, dass die leichtere Bauart der Öfen, je 2 4 Kammeröfen, den Anforderungen nicht gewachsen war. 3 fiel nach kurzer Zeit gänzlich aus und wurde später überhaupt nicht mehr benutzt. 4 musste wiederholt stillgelegt werden, da nach kurzer Verbrennungsdauer von 4 bis 6 Wochen die Öfen oder der Schornstein ausgebrannt waren. Im Ganzen haben wir 3 bis 4 Mal geschlechtlich miteinander verkehrt. Sein Interesse an mir schien sich nicht zu verringern. Ich berührte noch einmal die Frage meiner Entlassung. Er sagte, ich solle mich gedulden. Als er das nächste Mal zu mir kam, fragte ich beiläufig, was geschehen würde, falls er entdeckt würde. Er sagte mir, ich müsse es abstreiten und fragte mich, wie ich das machen würde. Ich schwor im Schweigen. Er gab mir dann den Rat, falls man mich fragen würde, zu sagen, dass ein Gefangener zu mir gekommen sei. Er glaubte zu wissen, dass mehrere SS-Männer und hübsche Kapos ein Interesse an mir hätten. Dann fragte er mich, was ich mit Fichtinger hätte. Ich erzählte ihm, dass er mir geschrieben habe und dass ich ihm geantwortet hätte, er solle mich nicht belästigen. Er gab mir dann den Rat, Fichtinger zu benennen. Mir könne wegen Beziehungen zu Häftlingen nichts passieren. Er riss aus seinem Notizbuch ein Stück Papier heraus und ich musste ihm im Schein seiner Taschenlampe erklären, dass ich zu Fichtinger Beziehungen hätte. Diesen Zettel verwahrte er in einem kleinen Lederbuch. Höss gab mir nichts, aber er verlor einmal bei mir einen Riemen seines Handschuhs. Es war ein Streifen mit einem Knopf, auf dem das Wort Napper stand. An die Verwaltung des Konzentrationslagers Auschwitz. Antrag auf Erstellung. 2 Kittelschürzen anfertigen, 4 Kinderpullover stricken, 6 Paar Kinderstrümpfe stricken, 1 Kleid ändern, 1 Kostümjacke umarbeiten, 1 Mantel fertigstellen. Anfertigen aus altem Material. Gezeichnet Hedwig Höss. Anfang Februar 1943 erlitt ich einen schweren Anfall. Ich glaubte, es handele sich um einen Gallensteinanfall. Diese Diagnose wurde bestätigt. Am Abend hatte ich einen zweiten Anfall mit heftigem Erbrechen. Daraufhin kam der Gefangenenarzt Dr. Döring. Nach der Untersuchung sagte er besorgt, Sie sind schwanger. Er stellte fest, dass ich seit 8 Wochen schwanger sei, und er fragte mich nach dem Schwängerer. Ich erwiderte, dass ich darüber nicht sprechen dürfe und bat ihn seinerseits darüber nichts zu sagen und bedrängte ihn, mir zu helfen. Daher händigte mir am nächsten Tage ein Fluraufseher 2 Arzneien aus. Ich nahm eine davon ein. Als darauf heftige Schmerzen eintraten, warf ich die zweite Medizin fort. Dr. Döring kam nicht wieder zu mir. Nach diesem Abtreibungsversuch wurde ich in den Stehbunker gebracht. Kommandanturbefehl Nummer 1043. Auschwitz, 30. April 1943. Auszeichnungen. Der Führer und Reichskanzler hat dem SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss und Hauptscharführer Otto Moll das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern verliehen. Gezeichnet Höss. An die Verwaltung des Konzentrationslagers Auschwitz. Antrag auf Erstellung. 12 Stück Servietten anfertigen. Neuer Stoff. Eilt. Gezeichnet Hedwig Höss. Bei dem Stehbunker handelt es sich um ein kleines dunkles Loch, in das nur etwas Luft eindringen kann. Man kann in ihm gerade stehen oder kniend hocken. Als mich am nächsten Morgen Gering herausholte, war ich beim Waschen vollkommen nackend. Als ich fertig war, nahm Gering mich wieder nach dort zurück. Er gestattete mir nur, eine Schürze zu tragen. Ich musste mich in dieser Zelle die ganze Zeit über aufhalten. Der Grund dafür wurde mir nicht gesagt. Während ich mich in diesem Kerker befand, bekam ich große Angst und fing an zu schreien, worauf ich mit mehreren Kannen Wasser begossen wurde. Ich habe aus dem Grunde so schrecklich geschrien, weil sich in meiner Zelle ein Leichnam befand, den ich in der Dunkelheit fühlen konnte. Während der ersten Transporte schon, brachte Eichmann einen Befehl des Reichsführers SS Himmler, wonach den Leichen die Goldzähne auszuziehen seien. Diese Arbeit wurde von dem Sonderkommando durchgeführt. Das Zahngold wurde im SS-Revier von den Zahnärzten zu Barren eingeschmolzen und monatlich dem Sanitätshauptmann zugeführt. Ich kam in einen anderen Stehbunker. Als ich nicht mit Schreien aufhörte, wurde ich wieder mit Wasser begossen. In den ersten Tagen erhielt ich die normale Häftlingsverpflegung. Danach bekam ich nur noch etwas Brot und Kaffee und jeden vierten Tag bekam ich etwas Warmes. 9 Wochen hatte ich keine Waschgelegenheit und während der letzten 17 Tage durfte ich nicht die Toilette aufsuchen. Ich musste das in meiner Zelle tun. Gering befahl, die Dampfheizung für die Zelle abzustellen. Er erschien einige Male, öffnete das Seeloch und schrie: "Alte Kuh, hysterische Ziege", als ich ihn um etwas Wasser bat. Er drückte seine Verwunderung darüber aus, dass ich noch nicht tot war. Ich musste mich erbrechen und es wurde mir daraufhin besser und ich wurde in eine andere Zelle gebracht. Ich fragte meine Zellennachbarin, wie man eine Abtreibung vornehmen könne. Das war ungefähr im April oder Mai 1943. Meine Zellennachbarin riet mir, ich solle mir eine lange Nadel beschaffen, damit die Eierstöcke aufstechen und grüne Seife hineinstecken. Rottenführer Müller brachte mir diese Sachen, als ich ihm sagte, dass ich sie zum Waschen benötige. Mit Hilfe eines kleinen Spiegels versuchte ich es, mit dem Ergebnis, dass ich sehr viel Blut verlor und dass die Stellen anschwollen. Der ganze Versuch war ohne Erfolg. In dieser Zeit wird dem SS-Untersuchungsrichter Dr. Konrad Morgen im Reichspolizeikriminalamt Berlin durch die Zollfahndung ein Feldpostpäckchen übergeben. Darin befinden sich 3 faustgroße Klumpen hochkarätiges Zahngold. Absender ist ein SS-Krankenpfleger des Konzentrationslagers Auschwitz und adressiert ist das Paket an dessen Ehefrau. Der aggressiv eifrige und erfolgreich arbeitende Ermittler Morgen, von Himmler persönlich mit der Aufdeckung von Korruptionsfällen in Konzentrationslagern beauftragt, stellt eine Untersuchungskommission zusammen. Ich glaube, es war der 26. Juni 1943, als ich entlassen wurde. Als Aumeier befahl, herauszukommen, betrat ich den Flur. Als SS-Obersturmführer Grabner mich sah, sagte er: "Mein Gott, das ist ja die Hodis", und ich wurde wieder in die Zelle geschickt. Ich kam in die Strafkompanie, wo SS-Oberscharführer Tauber mich empfing. Er sagte mir, dass ich auf Anordnung des Kommandanten nach dort komme und dass ich alle Vorzüge haben werde. Ich ging in das Hospital und erhielt etwas, was die Abtreibung bewirkte. Nach meiner Genesung arbeitete ich 3 Monate als Vermesserin, dann in der Küche und musste dann wegen einer Bronchitis ins Hospital. Danach erkrankte ich an Typhus. Seit dieser Zeit befinde ich mich im Krankenbau. Konrad Morgen und sein Assistent Gerhard Wiebeck beginnen mit ihren Recherchen in Auschwitz. Morgen wird von Rudolf Höss persönlich empfangen. Er gibt ihm mit steinerner Miene zu verstehen, dass einige Leute in dem Betrieb überfordert sind. Am 12. Juli 1944 glaubte ich, dass es nach München ginge, da der ganze Krankenbau aufgelöst wurde. Nur 5 alte Jüdinnen und ich blieben zurück. SS-Obersturmbannführer Hessler wollte mich in den Bunker sperren, bis ich nach München abtransportiert würde. Als ich mich weigerte, erhielt er vom Kommandanten den Befehl, mich in den neuen Baracken unterzubringen. Der Zivilangestellte Dr. Göbel von der Glaubergstation gab dort den Befehl, mich zwecks Vergasung nach Birkenau zu schaffen. Tatsächlich wurde ich mit anderen jüdischen Frauen auf einen Wagen gebracht. Aber im letzten Augenblick kam der Aufseher der Glaubergstation und befahl, mich zurückzuschaffen. Der Schreiber der Hospitalschreibstube versicherte mir, dass Dr. Göbel meinen Namen als Ersten auf die Liste gesetzt hätte. Morgen erfährt viel über die Logistik der Judenvernichtung. Zeigt sich aber erst 1963, während des Frankfurter Auschwitz-Prozesses darüber schockiert. Jetzt interessiert ihn nur die Korruption im Lager und die mögliche Verhaftung Höss als den dafür Verantwortlichen. Gerhard Wiebeck wird im Lauf der Ermittlungen auf Eleonore Hodis aufmerksam. Das Zusammentreffen mit dem Kommandanten in Gegenwart des SS-Richters Wiebeck ereignete sich wie folgt. Wiebeck fragte mich, was mich zu der Annahme führe, der Kommandant wisse, wer bei mir im Bunker gewesen sei. Ich lachte. Und der Kommandant sagte, dass ihm das völlig unklar sei. Er war sehr erregt und klammerte seine Hände an das Bett, um sich zu stützen. Er bestätigte, dass ich mich sehr ordentlich betragen hätte und dass ich zu meinem eigenen Schutz in den Bunker eingeliefert worden sei. Er wusste nicht, warum ich in den Stehbunker eingeliefert worden war. Er beklagte sich im Gegenteil darüber, dass man ihm nichts berichtet hätte. Wenn ich jetzt höre, dass Höss im Januar 1943 meine Entlassung wegen sehr schlechten Benehmens verweigert hatte, so habe ich keine Erklärung dafür. Konrad Morgen zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Aussage von Rudolf Höss gegenüber Wiebeck. Er strebt deshalb ein gerichtliches Verfahren gegen den Kommandanten an, das durchaus erfolgreich verlaufen könnte. Sexuelle Beziehungen zwischen SS-Offizieren und Inhaftierten sind streng verboten. Auch hat er inzwischen erfahren, dass sich die Familie Höss reichlich aus dem Effektenlager Kanada bedient, was den Tatbestand der Korruption erfüllt. Heinrich Himmler, durch das Telefonat mit Hedwig Höss alarmiert, zieht seinen Schützling umgehend aus Auschwitz ab und versetzt ihn nach Berlin ins SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt. Hedwig Höss bleibt mit den Kindern in der Villa in Auschwitz. Eleonore Hodis wird im Spätsommer 1944 auf Druck von Morgen nach München in ein Gefängniskrankenhaus gebracht, wo das hier verwendete Protokoll ihrer Aussage entsteht. Über die Ängste, die ich in Verbindung mit meiner Überstellung nach München hatte, sprach ich mit meinem Verlobten, dem früher erwähnten Fichtinger. Er riet mir unter keinen Umständen, den Namen des Kommandanten zu erwähnen. Auch war ich vorsichtig genug, mich für 6 Wochen in psychiatrische Beobachtung zu begeben. Das dazugehörige Attest des polnischen Lagerarztes sowie die Tagebücher, in denen alles steht, was geschah, befinden sich im Besitz des Fichtinger. Auf Befehl des sichtlich nervösen Himmler muss Konrad Morgen plötzlich alle weiteren Ermittlungen in Auschwitz einstellen. Das Gerichtsverfahren gegen Rudolf Höss kommt nie zustande. Vielmehr kehrt dieser als Standortältester nach Auschwitz zurück, um die reibungslose Vernichtung der ungarischen Juden abzuwickeln. Heute bereue ich es, dass ich mir nicht mehr Zeit für meine Familie nahm. Meine Frau hat mich oft und oft gemahnt, denk nicht immer an den Dienst, denk auch an deine Familie. Doch was wusste meine Frau von den Dingen, die mich bedrückten? Sie hat es nie erfahren. Im Mai 1945 taucht Rudolf Höss unter und wird nach fast einjähriger Flucht am 11. März 1946 in der Nähe von Flensburg von der britischen Militärpolizei verhaftet. Ende Mai wird er nach Polen ausgeliefert, wo die Staatsanwaltschaft des obersten Volksgerichts gegen ihn Anklage erhebt. Während der 10-monatigen Untersuchungshaft zeichnet Höss sein ganzes Leben auf insgesamt 1600 Seiten noch einmal auf. All das Wesentliche, was mir in diesem Leben begegnet ist, all das, was mich stark beeindruckt hat, was mir besonders nahe ging, habe ich hiermit auseinandergelegt. Wahrheits- und wirklichkeitsgetreu, so wie ich es sah, so wie ich es erlebte. Die Maschine ist zerschlagen, der Motor untergegangen und ich muss mit. Die Welt verlangt es. Rudolf Höss erhält am 16. April 1947 nach Beichte und Glaubensbekenntnis die Sterbesakramente und stirbt am Galgen mit Blick auf Villa und Lager und mit dem Geschmack der Hostie im Mund. Kann das Schicksal so grausam sein, unser Glück zu zerstören? Und alles durch den Größenwahn eines Mannes, der, als er sah, dass nichts mehr zu retten war, ein ganzes Volk sich selbst überließ? Meine liebe gute Mutz, die ganze Ideologie, die ganze Welt, an die ich so fest und unverbrüchlich glaubte, beruhte auf ganz falschen Voraussetzungen. So war auch mein Handeln im Dienste dieser Ideologie völlig falsch. Aber was nützt alles Abwägen, ob falsch, ob richtig? Nach meiner Anschauung sind unser aller Lebenswege vom Schicksal, von einer weisen Vorsehung, vorbestimmt und unabänderlich. Eleonore Hodis erwähnt er in seinen Schriften mit keinem Wort. Was in ihrem Leben später geschehen ist, bleibt lückenhaft. Es ist bekannt, dass sie 1947 in Leipzig lebt. Später wird sie wegen kleinerer Vergehen in München noch einmal aktenkundig. Sie heiratet einen Italiener, von dem sie sich 2 Jahre später wieder scheiden lässt. Danach verliert sich ihre Spur und die ihrer Familie. Eleonore Hodis stirbt am 10. November 1957 in Salzburg und wird auf dem Kommunalfriedhof in einem Armengrab bestattet. Die Geliebte des Kommandanten, Eleonore Hodis und Rudolf Höss. Feature von Stefan Weber. Nachtrag. Der SS-Richter Konrad Morgen sagt im Nürnberger Prozess am 8. August 1946 nicht als Angeklagter, aber als Entlastungszeuge aus. Die Vernichtungsmaschine in Auschwitz beschreibt er als unbekämpfbar. Gleichzeitig versucht er, die Waffen-SS als ausführende Organisation zu entkriminalisieren. Er behält, wie übrigens auch sein Partner Gerhard Wiebeck, das Anwaltspatent und betreibt in Frankfurt bis 1979 eine florierende Anwaltskanzlei. Gesprochen haben Markus Hering, Sabine Haupt, Ursula Scheidle, Katrin Turm. Klangstücke, Sounddesign und Regie Stefan Weber. Redaktion Alfred Koch. Dank an Rainer Höss, Enkel des Kommandanten von Auschwitz, für die detaillierten Informationen und das Überlassen von bisher unveröffentlichten Familiendokumenten. Sein Buch »Der Kommandant, sein Erbe und ich«, aufgezeichnet von Jörn und Petra Schnittfoss, erscheint am 10. Oktober 2012 im Bellville Verlag. Sie hörten eine Produktion der Feature-Abteilung ORF 2012.